gerade rein. Du hast einen Antrag gemacht, sie sagte nein. Deine Mutter könnte auch dein Vater sein. Alle heben ab, ich zahle ein. Man ist sein ganzes Life busy, rauszufinden, was man will. Doch Life ist ein Sport, Life ist kein Spiel. Was kaum einer weiß, jeder hat License to kill. Aber keiner hat Bock, die meisten wollen chillen. Doch Life ist kein Ponyhof, Life ist ein Geschäft. Mach mal einen Businessplan, du bist hier der Chef. Life ist ein Hund und nicht immer nur korrekt. Vogel war früh, aber Wurm war noch im Bett. Was ist das für ein Life? Was ist das für ein Life? Was ist das für ein Life? Für ein Life? Was ist das für ein Life? Was ist das für ein Life? Was ist das für ein Life? Für ein Life? Life ist kein Zuckerschlecken und kein Wunschkonzert. Ohne Fleiß kein Preis, Arbeit eine Stunde mehr. Ob du Rente kriegst, ist noch ungeklärt. Doch von nix kommt nix und nix kommt von ungefähr. Life ist zwar ein Business, aber auch ein Witz. Jeder sägt am gleichen Ast, auf dem er gerade sitzt. Mach den gleichen Quatsch, damit er nicht alleine ist. Mach die Rechnung zwar mit Wirt, aber ohne Parasit. Was ist das für ein Life? Was ist das für ein Life? Was ist das für ein Life? Für ein Life? Was ist das für ein Life? Was ist das für ein Life? Was ist das für ein Life? Für ein Life? Früh aufstehen, Kaffee trinken, gut aussehen, schminken, schminken, Geld verdienen, Geld ausgeben, Müll rausbringen, Drogen nehmen, sich verlieben, Häuschen bauen, Kinder fliegen, Fernsehen schauen, Koffer packen, Sonne tanken, Urlaub machen, tanzen, tanzen. Was ist das für ein Life? Was ist das für ein Life? Was ist das für ein Life? Für ein Life? Was ist das für ein Life? Was ist das für ein Life? Was ist das für ein Life? Für ein Life? Was ist das für ein Life? Was ist das für ein Life? Was ist das für ein Life? Für ein Life? Was ist das für ein Life? Was ist das für ein Life? Was ist das für ein Life? Für ein Life?